begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge zum Thema Lernen. Heute Konzentrationsschwierigkeiten. Kennen Sie diese Situation auch? Erstes Problem. Sie haben ein Buch gelesen und vergessen, was am Anfang stand. Oder zweites Problem. Sie schieben das Lernen für Prüfungen immer wieder auf. Der Prüfungstag rückt immer näher und der Druck nimmt von Tag zu Tag zu. Leider fehlt oft die Motivation, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und es gibt auch so viele wichtige Gründe, um das Lernen aufzuschieben. Was soll, was kann man tun? Wie kann man dieser Spirale entkommen? Zum ersten Problem. Wenn Sie dieses Problem haben, Sie haben ein Buch gelesen und vergessen, was am Anfang stand, dann schreiben Sie eine Zusammenfassung. Der Lernstoff prägt sich dadurch besser ein und Sie haben die Möglichkeit, später schneller den Lernstoff wieder aufzufrischen. Zum zweiten Problem. Sie schieben das Lernen für Prüfungen immer weiter hinaus. Nun, Sie haben ein falsches bzw. überhaupt kein Zeitmanagement. Und daraus ergibt sich, dass der Lernstoff immer größer und wie ein großer Berg vor Ihnen liegt. Mein Tipp. Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick über den gesamten Lernstoff und teilen Sie diesen in einzelne Lernpakete ein. Denken Sie an Pausen, aber auch an unvorhergesehene Probleme, wie zum Beispiel Krankheit, hohe Arbeitsbelastung im Beruf, plötzlicher Ausfall des Computers. Dann beginnen Sie, das gesamte Lernpaket in kleine Häppchen zu unterteilen. Nehmen Sie sich vor, in 15 Minuten Schritten zu lernen. Das ist nicht wirklich viel. Sorgen Sie dafür, dass Sie ungestört sind. Nach diesen 15 Minuten machen Sie eine Pause von 5 Minuten. Wahrscheinlich werden Sie diese Pause nicht machen, weil die 15 Minuten so schnell vergangen sind, dass Sie einfach weitermachen. Ihre Neugier ist geweckt und Sie haben ein Erfolgserlebnis und damit erstmal Ihren inneren Schweinehund überwunden. Ein Beispiel für den Ablauf einer fortgeschrittenen Lernphase. 3 neue Lerneinheiten, à 15 Minuten. Anschließend eine Pause. Dann Wiederholung des Stoffes. Anschließend können Sie eine längere Lernpause machen, vielleicht ein kleiner Spaziergang, das macht den Kopf frei. Danach sollten Sie wieder mit der Wiederholung beginnen, denn nur durch Wiederholung festigt sich der Lernstoff. Und vergessen Sie nicht, eine Zusammenfassung des Stoffes zu schreiben. Ich hoffe, der Tipp war hilfreich für Sie. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Liebe, alles Gute. Ihre Rotwindow.